Dankeschön. Wenn wir mal dann für meine nächste Frage dann Ihr Stichwort aufgreifen, dann braucht man von der Politik auch ein bisschen mehr Fantasie und Debatten zu der Frage, wie man zu gebundenem Wohneigentum kommt. Da möchte ich mich jetzt gerne an Frau Kern wenden, um schon mal einen Punkt aufzugreifen aus den Debatten aus dem Forum 2 vor allen Dingen. Ich will da mal für die Herrn Heidmann und Herrn Wild noch mal deutlich machen, weil hier nochmal gesagt wurde, wenn wir über die Bestandserweiterung von Genossenschaften nachdenken, wie soll das laufen, da ist deutlich geworden, dass auf der Situation, die wir auf dem Wohnungsmarkt vorfinden, Genossenschaften auch schon von ihrer Funktion ja nicht am Höchstbieterverfahren sich beteiligen können, wenn es darum geht, Grundstücke des Landes zu verkaufen. Ebenso haben wir die Situation auch bei den Wohnungsbeständen, wenn es darum geht, Wohnungsbestände eventuell aufzukaufen, war ja auch mal so eine Idee. Da wurde eben auch nochmal gesagt, das ist auf dem Berliner Wohnungsmarkt zurzeit überhaupt nicht denkbar, weil auch hier nach Höchstbieterverfahren läuft. Dann gibt es eben die Diskussion, so welche Möglichkeit hat denn Politik in Kooperation mit Wohnungswirtschaft, dem Wohnungsmarkt ein bisschen steuernd einzugreifen, bleiben die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die klammere ich jetzt mal hier aus, bleibt die Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften, da haben wir von schon ein bisschen rausgearbeitet, bleibt eigentlich nur so ein bisschen über Liegenschaftspolitik. Liegenschaften, der andere Stichwort Verdichtung möchte ich dann an anderer Stelle mal aufrufen. Ich möchte jetzt mal bei der Liegenschaftspolitik bleiben, weil ich jetzt begriffen habe, dass die Genossenschaften ja unterschiedlichst aufgestellt sind, auch von ihrer Größe her. In der Politik diskutieren wir ja erstens über Erbpachtverträge. Machen die Sinn? Machen die keinen Sinn? Wenn ja, mit zu welchen Konditionen? Und ich habe der Diskussion entnommen, ich sage das jetzt mal so, weil das Wort noch nicht so gefallen ist, aber für andere Genossenschaften wäre beispielsweise ein Festpreis für Grundstücke vielleicht nachdenkenswert. Und da wäre auch die Frage, zu welchen Konditionen oder mit welchen Konditionen verbunden. Ja, ich greife das gerne nochmal auf. Also ich sage mal, den Neubau bei Wohnungsgenossenschaften voranzubringen, nachhaltig voranzubringen, wird wahrscheinlich ein Mix aus Förderung und Anreizen notwendig sein. Also insofern die Punkte, die hier auch vorhin ja aus dem Kreis heraus genannt worden sind, sind alleine für sich immer nie geeignet, die großen Würfe nach vorne zu bringen, sondern nur der Mix aus allem und das Zusammenspielen aus allem. Sicherlich eine der Punkte, wo man ansetzen kann, wo das Land Berlin eben auch sehr konkret ansetzen kann, ist eine Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik. Also wir haben jetzt ja immer das Meistbieterverfahren und da hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, ist es regelmäßig so, dass sowohl die städtischen Wohnungsgesellschaften als auch vorrangig die Genossenschaften nie zum Zuge kommen, weil die Investoren immer andere Rahmenbedingungen haben, weil sie letztendlich auch nachher andere Mieten nehmen können. Wenn ich sage Meistbietenverfahren, dann geht aber auch noch ein weiterer Punkt damit einher, nämlich die Zuschnitte der Grundstücke. Die sind bislang sehr, sehr groß. Ja, alleine schon von der Größe der Grundstücke, die bislang, jetzt wird es immer, also mittlerweile auch schon beim Liegenschaftsfonds etwas kleinteiliger, bislang waren die so groß, dass sie nur für Großvorhaben in Frage kommen, wo dann, also ich sage mal, schon mittlere und selbst größere Wohnungsgenossenschaften gar keine Kapazitäten gehabt hätten. Also wenn wir hier über den Neubau auf einen Schlag von 200 oder 300 Wohnungen reden, dann ist das nicht für eine Genossenschaft alleine, jetzt nehmen wir mal Möckernkiez außen vor, für eine Genossenschaft alleine zu stemmen. Da hatten wir in den Diskussionen dann auch um einzelne Standorte in dieser Stadt auch schon darüber nachgedacht, ob es da nicht möglich ist, also mit unseren Wohnungsgenossenschaften zusammen solche Interessengemeinschaften zu bilden. Das war mal im Ansatz da. Das wäre auch, glaube ich, Herr Schrecker, erfolgreich und weitergeführt worden, wenn man uns da auch ein Angebot unterbreitet hätte. Also kleinere Grundstücke und dann eben mit Konzepten untersetzt. Genauso wie es andere Städte und unter anderem Hamburg uns vormacht, ja. Man reicht ein entsprechendes Konzept ein, sagt, da will ich so und so viel behindertengerechte, altengerechte Wohnungen, was auch immer errichten, dass ich eigentlich auch einen vernünftigen Mix habe in dieser Stadt. Und dann als Gegenleistung entsprechend eine vergünstigte Vergabe oder eine kostenlose Vergabe der Grundstücke, wo ich eben auch denke, dass es, wenn ich das mit diesen Konzepten verbinde, auch nicht der Ansatz sein kann, es ist eine Ungleichbehandlung. Da sagen die Investoren dann in solchen Runden auch gerne, naja, davon wollen wir auch was haben. Aber ich sage mal, das ist ja das Entgegenkommen, was dann eine Genossenschaft bringen würde, diese entsprechenden Konzeptansätze dann auch umzusetzen. Und ein weiterer Punkt in dem Zusammenhang ist auch, dass ich natürlich dann über die in größerem Nachverdichtung wollten Sie ja gleich noch kommen. Das ist allerdings, ich meine, dass da werden wir vielleicht nachher noch so ein kleines Streitgespräch haben. Da kennen unsere Genossenschaften sich auch aus, ich sag mal, alten Westberliner Zeiten noch gut aus. Das war schon immer schwierig. Ja? Also so nach dem Motto, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Also Dachgeschossaufbau oder direkt, ich sag mal, vor der Haustür gleich wieder mit dem nächsten Bäubau anzufangen, das ist schwierig und das ist in der Genossenschaft auch etwas schwieriger umzusetzen, als wenn ich jetzt ein städtisches Unternehmen bin. Aber ich denke mal, da würde sich auch ein Weg ergeben. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist die Flächen, die wir jetzt haben in Tempelhof und vielleicht dann irgendwann auch nochmal in Tegel. Ja, dass man da, also in Tegel ist ja bislang, der, also in Tempelhof, ja, ist man so allmählich auch dazu gekommen zu sagen, nicht nur im Rahmen der IBA, aber auch im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 2020, auch ein bisschen Wohnungsbau zuzulassen. Da ist natürlich die Frage, reicht das aus oder können wir uns das in dieser Stadt erlauben, angesichts des dann zunehmend steigenden Wohnungsmangels, so große Freiflächen als Volkspark zur Verfügung zu stellen. Ich stelle das jetzt nur als Frage, will das an dieser Stelle noch nicht bewerten. Und wenn ich dann nach Tegel schaue, werden wir dann mal unseren Großflughafen im nächsten Jahr eröffnen. Vielleicht eröffnen oder vielleicht verschiebt es sich ja noch um ein weiteres Jahr in die Zukunft, dass wir dann natürlich ein ganz großes Potenzial haben. Und da sind ja die Aussagen bislang nur, also kein Wohnen. Ja? Da gibt es jetzt erste Ansätze. Also wir bohren ja an der Stelle auch schon lange und sagen, es ist Wohnen unbedingt erforderlich. Auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund als einen Aspekt der Nähe zwischen Wohnen und Arbeiten. Ja, dadurch auch die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir haben eine fantastische Nahverkehrsanbindung. Es wäre ein absoluter Fehler, da zu sagen, wir brauchen da nur Industrie hin. Also okay, das ist ja bislang, auch wenn es jetzt emissionsarme Industrie ist. Also insofern gibt es da eine ganze Menge Ansätze und wir haben, glaube ich, auch noch viele, viele Lagen in dieser Stadt, wo wir über Neubau, über sehr, sehr attraktive Grundstücke verfügen, die Stadt verfügt und das Land Berlin verfügt und wo man gut Neubau draus errichten könnte. Darf ich noch mal nachfragen, ja, zu dieser Erbpacht? Also heute in der Fraktion wird in der Zeit diskutiert, wie müsste Liegenschaftspolitik im Land Berlin aussehen, da fällt bei uns immer Erbpacht. Und dann habe ich mir gesagt, du kannst ja mal verraten, ich bin im Aufsichtsrat gewesen beim FC Union. Mhm. Und wir haben da auch im Erbpacht unser Sportgrundstück gekriegt mit 7% auf dem Verkehrswert. Und mein schlauer Vereinsvorsitzender hat irgendwann mal gesagt, so, ich bin dann beschört, ich sage jetzt 7% 65 Jahre lang. Eigentlich müsste man den Land noch insgesamt aufrufen, kommen wir billiger mit. Vor dem Hintergrund habe ich mir überlegt, also wir gehen jetzt Genossenschaften dran. Ich kann mir also vorstellen, es gibt, wie wir erfahren haben, Genossenschaften, die kapitalstark sind, die ohne weiteres, sag ich mal, zum Festpreis kaufen könnten. Ich kann mir aber vorstellen, dass kleinere Genossenschaften, ich kann auch der Heidmann noch was dazu sagen, die eben nicht so kapitalstark sind, vielleicht sagen auch doch, wenn ich meinen Bestand erweitern will durch Neubau, wäre ein Erbpachtvertrag sinnvoll. Es kommt darauf an, wie lange dieser Erbpachtvertrag läuft. Zum einen, welche Konditionen ich habe und ob ich die Konditionen dann, ich sag mal, auf eine Laufzeit von den 100 Jahren dann festschreiben kann. Mhm. Wenn die dann gut sind, dann macht es Sinn. Wenn ich aber zwischendrin Erhöhungen habe, dann wird es schon schwierig und ein Teil unserer Mitgliedsunternehmen hat also gerade, also der Genossenschaften, hat auch gerade mit Erbbaupachtverträgen Schwierigkeiten und eher negative Erfahrungen gemacht, weil es die Wirtschaftskraft einer Genossenschaft letztendlich zu stark belastet. Wie gesagt, es hängt von den Konditionen ab. Wenn die vernünftig sind, kann man darüber nachdenken, wenngleich ich es besser finden würde, wenn man den Erwerb ermäßigt.